Hallo und herzlich willkommen zum vierten Kleiner Cast, dem Podcast von Kleiner 3. Wir sind zurück mit einer neuen Folge und wir sind diesmal die Anne. Hallo. Und die Luzi. Hallo. Bevor wir loslegen und euch das Thema verraten, das ihr wahrscheinlich schon gesehen habt wegen des Titels. Spoiler. Ja. Wollten wir nochmal sagen, danke für das tolle Feedback zu gerade vor allem unserem letzten Podcast, aber auch generell. Haben wir uns sehr gefreut, dass es doch einige Kommentare, nicht nur auf dem Blog, auch auf Twitter dazu gab und Leute da noch ihre Meinung ergänzend kundgetan haben. Das war gerade bei Disney sehr spannend, aber auch bei den anderen Sachen. Also das hat uns sehr gefreut und dass wir doch da schon einige Zuhörerinnen und Zuhörer gefunden haben. Ja, das auch nochmal von mir. Also das ist echt immer schön zu wissen und einfach dieses Feedback zu bekommen. Das motiviert ja auch dann noch mehr weiterzumachen. Ja. Und heute, dann legen wir aber mal gleich los, ist unser Thema Hunger Games, beziehungsweise auf Deutsch heißt es ja die Tribute von Panem. Genau, die Tribute von Panem. Und zwar dachten wir jetzt, wo die Filme auch abgeschlossen sind, das Buch ist ja nun schon länger abgeschlossen, nehmen wir das mal zum Anlass, um mal ein bisschen eingehender darüber zu sprechen. In der Ausführung dieses Vorhabens sind uns leider noch Annika und Maike abhanden gekommen. Und wie ihr vielleicht bei mir hört, das ist auch, ich bin auch etwas erkältungsgebeutelt. Das war so mehr weniger Catching Fire, mehr Catching Schnupfen, so irgendwie. Aber egal, wir werden das auch zu zweit hinkriegen, denke ich. Ja, weil eigentlich hatten wir natürlich, haben wir ganz viele Hunger Games Fans bei Kleiner 3 in der Crew oder ja, zumindest Hunger Games Interessierte. Und aber es ist der Dezember-Podcast und der fordert seinen Tribut, der Dezember. Haha, die Tribute. So schließt sich der Kreis. Und so haben wir mühsam noch einen Termin gefunden. Ja. Ja, jetzt ist der Film auch schon wieder ein paar Wochen in den Kinos. Mhm. Und ich glaube, da hat sich auch mittlerweile der Begriff Mockingjay und Hunger Games und keine Ahnung, es firmiert so unter allen möglichen Begriffen. Und das ist eigentlich auch ganz bezeichnend dafür, was das Phänomen mittlerweile für Ausmaße angenommen hat. Das ist dann irgendwie, finde ich, immer ganz irre, diese Franchisierung, wie auch immer dieses Wort heißt. Ja, ja. Also das ist so die Franchise-Werdung sozusagen von so einem Stoff im Prinzip zu beobachten, der dann irgendwie so auf allen Ebenen ausgeschlachtet wird und man muss dann quasi ja schon froh sein, wenn am Ende auch noch was Gutes dabei rauskommt, nicht nur irgendwie Merch und nichts gegen Merch, aber ja, halt nicht nur, dass es alles nicht nur komplett kommerziell verwurstelt wird, sondern zumal irgendwie auch noch was Spannendes dabei rumkommt. Zumal ja gerade bei dem Film, also ich finde es ja schon auch einfach krass, der ist ja wahnsinnig kapitalismuskritisch und ist aber auf der anderen Seite dann eben total ausgeschlachtet worden. Ja, und da ist ja auch erstmal sogar mal irgendwie Katniss, Nagellack oder irgend sowas. Ich weiß nicht genau, ob das, keine Ahnung, bestimmt. Oder ob das nur ein parodistischer Tweet war, der sozusagen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, ist das doch eigentlich in der Situation, wo sie ist, was soll sie dann noch mit Nagellack anfangen? Aber okay. Naja, gut, aber es gibt ja nur noch immer dieses Aufstylen und das Televising of the Games und dass ihre Stylisten ja eine Rolle spielen. Der Nagellack, den Lenny Kravitz aufgetragen hat. Exakt, ja. Und das ist aber trotzdem so absurd, weil irgendwie kommt es dann letzten Endes, was dabei rumkommt, ist, also wir, die westliche Welt, wir sind im Prinzip the Capital. Wir sind das Kapitol, heißt es im Deutschen, das Kapitol? Ich glaube schon. Aber wir können auch bei den Englischen, also ich habe es auch auf Englisch gelesen, deswegen können wir meinetwegen auch bei den englischen Begriffen bleiben. Aber was mir gerade kurz einfällt, vielleicht sollten wir kurz sagen, also ich glaube, wir werden gnadenlos spoilern, von daher, wenn ihr noch nicht so viel dazu gelesen oder geguckt habt, dann besser jetzt ausmachen. Das ist wohl leider richtig. Ja, also das ist jetzt hier was für die Fans. So ja, richtig, ja, für die, die sich das schon... Oder die es noch werden wollen und sich nicht um Spoiler kümmern. Die gibt es ja auch. Die gibt es auch. Oder ihr schaltet jetzt aus, schaut euch schnell alle Filme an und lest alle Bücher und dann kommt ihr zurück und hört den Podcast. Das geht natürlich auch. Wir sehen uns morgen. Das ist nochmal ein toughes Tagesprogramm dann. Mhm. Ja, aber insofern vom Setting her müssen wir, glaube ich, dann gar nicht so viel erklären, wenn wir jetzt erstmal davon voraussetzen, dass die Leute das auch gelesen bzw. angeschaut haben, worüber wir reden, aber eben dieses Prinzip von Kapitol und die anderen Districts, die es halt gibt, die sozusagen dann immer draußen rumliegen und jeder District hat so ein eigenes, worin sie halt dann irgendwie gut sind, was sie irgendwie an Landwirtschaft erbringen und das aber wiederum alles zurückfließt ins Kapitol, also deren Arbeit immer am Ende dorthin läuft und ja, und sie halt ganz auf ihren Verwendungszweck hin sozusagen, genau. Dass sozusagen ihre Existenzberechtigung ist. Ja, und im Grunde, je weiter die Districts außen liegen, also es sind ja insgesamt 12, wobei es gibt ja noch den 13., aber dann, das ist ja so eine andere Geschichte, beziehungsweise das ist ja das, woraus die Hunger Games entstanden sind, weil da nämlich die Rebellion war und dann haben sie gesagt, haben sie diese Rebellion niedergeschlagen und daraufhin die Hunger Games initiiert, um immer wieder dran zu erinnern, das passiert, wenn ihr euch gegen uns auflehnt. Also ja. Ja, ihr werdet alle sterben, besonders eure Kinder. Das ist, ja, das ist so, das ist halt auch echt so brutal. Also ich kenne auch Leute, ich glaube Jule war das auch, die das gesagt hat, die kann das einfach auch nicht, zum Beispiel die Filme nicht gucken, weil das einfach zu krass ist. So. Ja, da kenne ich ein, zwei Leute. Also, oder ja, habe ich schon von Leuten gehört, dass sie gesagt haben, das ist einfach dieses Prinzip, das sagt, Kinder ausgewählt werden, um sich gegenseitig umzubringen. Ja, es ist eine krasse Dystopie, ja. Also kann man nicht anders sagen. Von daher verstehe ich das auch total, aber dadurch, dass ich zuerst gelesen habe, wollte ich dann schon wissen, wie es filmisch umgesetzt halt wirkt. Und da hatte ich ja tatsächlich verschiedene Stadien mit den Filmen, so muss ich gestehen. Also so Hassliebe erst, oder? Ja, also den ersten fand ich richtig scheiße. So, den fand ich nicht gut, auch weil ich einmal sehr enttäuscht war. Ich meine, es ist selten so, aber meine Hoffnung war halt schon, dass sie es irgendwie hinkriegen, diesen inneren Monolog, den Katniss halt hat und der dieses Buch einfach wahnsinnig prägt, irgendwie übersetzen zu können. Ja. Und das fand ich halt, ist nicht gelungen. So. Ja, ja. Also das ist schon ich meine, also es kann halt so gut eine Jennifer Lawrence ist, aber das kann sie jetzt auch nicht alles mit ihren Gesichtsausdrücken irgendwie rüberbringen. Nee, so. Schwer. Erst recht nicht dieses Hin und Her der Gefühle, wo sie nicht weiß, ist das, was Peter jetzt ausdrückt, echt oder nur Show und dass sie da eigentlich dann erstmal nur mitspielt, um eben auch wieder Sponsoren zu kriegen und solche Sachen. Also das sind ja so Dinge, die im Film eindeutiger wirken, einfach die, weil die wirken eindeutig, dieses dieser innere Kampf sozusagen nicht so richtig rüberkommt. Ja, ja, ich muss auch sagen, ich hatte nichts von den Büchern gehört. Mhm. Also, und hat mir dann irgendwann eine Freundin von dem Film erzählt und gemeint, oh, der ist so von dem allerersten, der ist so originell gemacht, weil der so, der ist ja wirklich teilweise sehr krass geschnitten, also so ein bisschen so Wackelkamera und so sehr hektisch, gerade wenn dann Katniss irgendwie da im Wald unterwegs ist in der Arena und das, ja, sie sagte einfach nur, hier, geh mal, schau dir den mal an. Sie fand ihn irgendwie total krass und ich hatte nichts davon gehört. Und dann habe ich halt den Film gesehen und muss sagen, war hin und weg. Yeah. Aber ich kannte halt auch die Bücher noch überhaupt nicht und war von dem Film total hin und weg. Also von diesem ganzen die Spiele-Prinzip und dann auch, wie das im Capital, wie das inszeniert wird. Und das ist halt einfach was, wo ich halt schon fand, da steckt unheimlich viel Medien. Kritik drin auch, absolut, und auch so, was heißt Kritik? Es ist einfach auch mal so ein Transparent machen, wie so Sensationslust funktioniert und wie das mit so Emotionen aufgeladen wird und für die Leute attraktiv gemacht. Also dass sie halt so mit den verschiedene Tributen so mitfühlen und die dann so gerankt werden, die werden so gebrandet. Total, ja. Und das ist halt was, das hast du im Prinzip, bis auf, dass sie dann halt sterben und keiner sich drum schert, oder beziehungsweise halt so, ach, ja, jetzt. Und jetzt auf zum nächsten. Genau, jetzt sind die halt tot. Und bis auf das ist es halt was, was du halt eins zu eins natürlich wiederfinden kannst in, ja, keine Ahnung. In Popkultur und ja, das sagt ja auch Suzanne Collins, die das geschrieben hat, die sagt ja auch, ich glaube, gibt's quasi so die Anekdote, dass sie irgendwie eines Tages mal so nachmittags Fernsehen geschaut hat und dann eben so eine Mischung oder vielleicht auch abends, aber so plötzlich die verschiedenen Kanäle sich so vermischt haben. Also auf dem einen lief dann sowas wie Survivor, so eine Show, wo dann eben Kandidatinnen und Kandidaten um ein bestimmtes XYZ ringen gegeneinander und antreten und auf dem anderen dann irgendwie Kriegsberichterstattung und solche Sachen und dann ist das so zusammengewachsen. Und der Name für Panem oder Panem, ich weiß immer gar nicht, wie man es betont, egal, ist ja auch eine Anspielung auf dieses Brot und Spiele. Das ist ja, also von daher hat sie das Konzept ja total übertragen, ja. Ja, ich weiß, bin jetzt leider nicht keine Expertin für die Kultur der Gladiatoren und das ganze Brot- und Spiele-Prinzip und will da deswegen jetzt keine so Halbweisheiten von mir geben, was so die politische Einordnung angeht. Aber ich finde, das macht sie ganz gut, dass man nicht das Gefühl hat, ah, das ist jetzt so eine billige Mediendresche oder sowas. Nee, überhaupt nicht. Sondern weil das Ganze ja im Rahmen von dieser Dystopie stattfindet und dann kann man das quasi so trennen, diese Inszenierung einfach mal als etwas, was ja auch, das funktioniert ja, man findet es ja auch toll, die Kostüme und diese, jeder steht für seine oder ihre irgendwie quasi Innung und dann hat sie ja, weil sie kommt aus diesem Kohlenbergarbeiter-District und dann hat sie dieses tolle glühende Kleid und so Feuereffekt und so und das ist ja total toll und man sieht dann einerseits, wie so ein Branding irgendwie funktioniert und andererseits wird es halt benutzt, um Leute einzuwickeln und zu verschleiern, dass da was ganz Grauenvolles passiert. Und ja, vor allem um Empathie zu erwecken, die sonst halt das ganze Jahr über fehlt für diese Districts. Ne? Ja, sonst ist denen ja sehr scheißegal. Ja, die sind ja sonst nur dafür da, um zu liefern. Richtig, so. ja. Und da steckt halt ja auch ganz viel über das Wesen von Propaganda drin. So. Mhm, das stimmt. Ja, da ist ja auch President Snow, also der Präsident von Janse, da der Evil Überguy, auch eine sehr klassische Figur, sag ich mal, ne? Also auch das tatsächlich dieses ganze Weiße und diese weiße Rose, die er so als Symbol hat, also dieses eher Symbol von auch Unschuld und Reinheit, dann komplett ad absurdum geführt wird. Wieder das zu sowas Bedrohliches macht. Total. Ich finde, das funktioniert im Film unheimlich gut, weil da hast du natürlich das Visuelle und wenn er dann irgendwie wenn dann irgendwie sie Rosen findet bei sich im Haus und das wie so ein, das ist die so. Die Stelle ist aber auch so krass. Und da muss man kurz sagen, ich finde, der war mit Donald Sutherland ganz, ganz großartig besetzt. Also gerade das hat man jetzt gerade am Ende, wenn Snow dann in Gefangenschaft ist und ihr sagt, dass die Dinge vielleicht nicht alle so simpel schwarz-weiß sind, weiß, wie sie das vielleicht geglaubt hat oder wie es den Anschein hat. Da hat man das nochmal, also das fand ich jetzt sehr, sehr stark am Ende. Das stimmt. Aber Besetzung war eigentlich eh ziemlich gut. Ja, also das muss ich echt sagen, da war der Film an sich tatsächlich, war da sehr gelungen. Ich musste mich, wie heißt der, Josh Hutchinson. an den musste ich mich so ein bisschen gewöhnen, aber der war trotzdem für die Rolle eigentlich ganz gut ausgewählt, glaube ich. Also der ist auch, finde ich, gewachsen so mit den Filmen nochmal. Wobei ich auch von manchen Kritik daran gehört habe, also war jetzt kein Punkt, der super viel besprochen würde, aber dass eigentlich so wie Katniss in den Büchern beschrieben ist, sie schon eher so ein dunkler Typ ist. Also sie wird nicht als schwarz beschrieben. Nee, es ist so auch nicht wirklich. Ja, genau. Also irgendwie so mehr mediterran oder ich weiß es nicht. Ist ja tatsächlich, es wird nicht so richtig, oder wird es stärker ausgeführt? Ich weiß es nicht mehr so genau. Es ist tatsächlich so, es gibt ja selbst im District 12 nochmal eine Unterteilung in die einen, denen es besser geht und denen, denen es nochmal so richtig scheiße geht. Und sie war bei denen, die es genau, und die so im The Seam sich befinden. Also so am Rand, ne? Ja. Die haben halt typischerweise so Olive Skin, steht da immer, und schwarze Haare. Dunkle Haare und auch eher graue Augen tatsächlich sogar. Also insofern, das ist natürlich dann ein Fall, wo eher wieder Whitewashing betrieben wurde. Ja, schon so ein bisschen. Also ich meine, sie hat dann irgendwie immer die dunkel gefärbten Haare, aber sonst, ist sie halt immer noch Jennifer Lawrence. Ja. Aber andererseits ist ja dann wiederum noch absurder gewesen zu sehen, wie teilweise, also sogar in großen Teilen, Leute reagiert haben, als dann einige Castings rauskamen und dann völlig fürchterlich, die dann eindeutig auch im Buch als Menschen mit schwarzer Hautfarbe, mit braunen Haaren und so weiter beschrieben wurden und dann auch dankenswerterweise mal so gecastet wurden, was ja auch nicht mal so selbstverständlich ist. Hier dann zum Beispiel die Rolle der Rue, die ja eine ganz, ganz wichtige ist und die ja auch von der wirklich großartigen Amanda Stenberg gespielt wird. Also die ist ja auch... Ja, das ist so schade, dass sie nur im ersten Film... Ja, es ist eh auch im Buch, ging es mir schon so, dass ich so, nein, nicht jetzt hier. Und aber das wäre auch im Film schön gewesen, die noch mehr zu sehen tatsächlich. Also wer Amanda Stenberg nicht kennt, die ist auch so ganz, ganz toll, super feministisch und weiß ich nicht, die ist gerade 16 oder so und die ist so blitzgescheit, da legst du die Ohren an. Also. Ich muss zugeben, hat die noch was jetzt so filmtechnisch noch irgendwas anderes gemacht? Oder Serie oder irgendwas? Weiß ich gar nicht so genau, muss ich gestehen, aber können sie machen, linken. Was sie tatsächlich gerade macht, das auf jeden Fall, genau. Was sie macht, also sie ist irgendwie auch total dicke mit Tavi Gavinson vom Rookie Mag. Natürlich. Cool. Natürlich. Die coolen Kids kennen genau, sich. Genau, die coolen Kids kennen sich dann wieder alle und hat jetzt auch einen Comic gemacht, wo quasi der Hauptcharakter, also die Hauptfigur nach ihr angelegt wurde und solche Sachen. Oh, nice. Also total coole Sachen. Ja. Naja, und die wurde ja aber dafür gecastet und das war auch wieder ein sehr, sehr großer Glücksfall, finde ich. Aber dann gab es ja, können wir auch nochmal raussuchen, wurde ja teilweise auch bei Jezebel und so drüber berichtet, so diese Tweets von Leuten, die dann plötzlich sehen, so huch, schwarze Menschen spielen in Anführungszeichen meinem Film mit und die dann plötzlich ausrasten. Ja, vor allem, weil die ganz offensichtlich im Buch bewusst oder unbewusst, aber... Die als weiß gelesen haben, obwohl sie ganz offensichtlich nicht als weiß geschrieben wird. So krass, ja. Aber weil die die ist ja irgendwie so süß und so unschuldig, aber gleichzeitig so cool und gewitzt und dann alle so, aber ich dachte, das wäre ein blonder Engel. Oh Gott. Ja, aber es gab doch lauter solche Tweets dann und so eine richtige Shitstorm sozusagen. Ja. Und das war echt so fürchterlich, was da so als an Rassismus so rausgekehrt wurde. Ja, das. Und dann auch noch halt gegen so ein junges Mädchen, die da irgendwie gerade gecastet wurde. Und das war auch wieder ganz interessant, weil es natürlich total absurd ist, dass diese Leute Fans von dieser Geschichte sind. Ja. Und man so denkt, wie könnt ihr irgendwie so drauf sein und dann irgendwie, aber gut, da muss man dann halt doch wieder dazu sagen, es gibt irgendwie sehr viele Lesarten und Dystopien oder solche Art von Sci-Fi bietet halt ja auch immer ganz viel eskapistisches Potenzial und das einfach so, das ist halt so eine Geschichte und das hat mit uns ja nichts zu tun. Oder das sind, und dann malt man sich seine Heldinnen und Helden als weiß, ja. Und das Ganze ist sehr bezeichnend. Also auch tatsächlich dieses nicht, also meinetwegen können sie ja erstmal irgendwie diesen Denkfehler gehabt haben beim Lesen, ne? Das ist schon blöd, aber whatever, aber dann eben nicht mal diese Transferleistung hinzubekommen, ich kann mich trotzdem mit der Figur identifizieren. Ja. Ich meine, das müssen Menschen of Color die ganze Zeit sich mit weißen Charakteren in der Popkultur vor allem identifizieren, weil sie die einzigen sind, die irgendwie da existieren oder zumindest das so die Hauptanzahl an Charakteren ist. Also ja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich, also das ist jetzt mal wirklich so eine ganz kleine Seitennotiz, aber ich habe halt neulich erst Don't Judge Harry Potter gelesen und dann auch die Filme jeweils gesehen. Und da hat mich zum Beispiel auch gestört. Neulich meint sie quasi vor letzte Woche fertig geworden. Aber besser spät als nie, Anne. Ja, und das war großartig. Ich weiß. Ich war sehr neidisch darauf, dass du es nochmal tun konntest. Wir können ja auch nochmal Maps Artikel dazu verlinken. Also ich konnte das sehr gut nachvollziehen. Genau. Late Bloomers in Harry Potter. Und da habe ich mich aber auch total erschrocken, als ich festgestellt habe, bei der einen Figur Lavender Brown, die wurde dann im Film nachträglich auch nochmal weiß gecastet, obwohl die eigentlich schon mal aufgetreten ist und da eindeutig auch als brown-skinned girl, wie es auch im Buch halt einfach dargestellt wurde, präsentiert wurde. Also das fand ich auch echt... Ja, die fand ich eh nicht so gut gecastet. Also generell. Ja, das kommt dazu. Aber egal. Ja, das war auch blöd, ja. Aber dazu. Aber es ist halt so, es ist halt selbst sozusagen, wenn dieser Charakter schon eingeführt wurde, dass dann teilweise das noch umgedreht wird, das ist total... Also da gibt es auch so einen peinlichen Zusammenschnitt, also peinlich für Harry Potter, so... alle sozusagen Sätze, die POC in Harry Potter sagen. Und das ist halt so in manchen Filmen so ein Satz Lee Jordan bei irgendwie ein Quidditch-Spiel oder sowas. Genau. Das ist echt super. Wobei Lee Jordan hat mich irritiert, weil der ja in How to Get Away with Murder mitspielt. Okay, aber das ist jetzt wirklich, das okay. ist jetzt. Wir sind hier weit genug abgeschweift. Zurück zu Hunger Games. Ja. Ja, aber insofern Rue ganz, ganz toll gecastet und ist einfach ja auch ein wahnsinnig bewegender Moment. Also das ist ja auch im egal wo es jetzt präsentiert wurde oder wo es jetzt gespielt wurde, war ja auch klar so, hey, hier passiert gerade was sehr, sehr Ungewöhnliches. Also dass sie einfach in dem Moment sich die Zeit nimmt erstmal, um jemanden zu trauern in diesem Spiel, also in Anführungszeichen Spiel, ne? Was ja so völlig entgegen dieses Wettbewerbsdings so geht. Und dann eben auch noch nur so einen sehr persönlichen Gruß dazu sendet, sage ich mal. Also Rue war ja auch, sie hat ja mal dieses Lied gesungen, glaube ich, ne, was für ihren District so bekannt war und dass sie das dann so mit aufgenommen hat. Und dann ist ja auch dieser Gruß entstanden, der ja dann später so ihr Markenzeichen auch wieder Branding, ne? Also das ist ja die andere Sache, als Mockingjay ist ja auch gebrandet worden. Mockingjay wird dann von der Gegenseite wiederum sozusagen benutzt als Propagandafigur. Das ist schon alles ganz schön abgefuckt, ja. Also, es ist auch so. Also, ich hätte jetzt komplex gesagt. Das auch, aber es passt. Also ich habe auch ein Zitat irgendwo gelesen von Susan Collins, die dann gesagt hat, also sie hat halt die Bezeichnung Mockingjay für sie gewählt in dem Moment, weil Mockingjay halt auch ein Kunstwesen ist, also ein Wesen, was es eigentlich nicht gibt. Das war ja auch so ein hybriden irgendwie. Ja, das Capital hat diese ganzen genetisch veränderten Tiere, die einen bestimmten Zweck hatten, Leute auszuhorchen und solche Sachen. Solche Sachen, genau. Und also dieses so, den hätte es eigentlich auch nie geben dürfen, diese Art von Vogel. Und sie halt in dem Sinne dann auch nicht, ne? Das fand ich. Ja, das ist sehr interessant, weil das ist ja eigentlich unheimlich tragisch und komplex, wie ich schon sagte, dass sie von Anfang an keine Heldin sein will und eigentlich auch immer wieder Dinge tut, die nicht heldinnenhaft sind oder sich gegen Rollenzuweisung wehrt oder versucht auch auszubrechen, immer wieder versucht auszubrechen oder halt auch, aber gar nicht auf diese, ich bin so eine Rebellin, sondern mehr so, ich will irgendwie einfach nur, das ist zu viel für mich. Also sie auch wirklich mit die Überforderung ganz offensichtlich ist und sie die auch nicht verbirgt. Und das, ja, dass sie eigentlich wirklich keine, also sie immer wieder so Dinge tut, wo sie halt dann so auch wiederum nicht aus ihrer Haut kann und dann muss sie einschreiten und dann tut sie sowas und alle sind wieder komplett von ihr eingenommen und das Bild wird wieder total bestätigt, aber sie hatte das eigentlich nie vor. Also, es stößt ihr mehr so zu. Es stößt ihr ja von Anfang an alles zu, dass sie wird ja nicht gezogen, um in die Hunger Games zu gehen, sondern sie muss einfach ihre Schwester behüten. Gut, das klingt jetzt aber schon wieder eher so, als würde sie sich da nicht für entscheiden. Das macht sie ja auch. Nein, natürlich. Aber das meine ich, es ist mit diesen Dingen, wo sie nicht aus ihrer Haut kannten. Mhm. Das ist ein doofer Ausdruck. Also, wo sie impulsiv entscheidet, ich muss das jetzt tun. Ja. Also dieses Gerechtigkeitsbewusstsein und Bedürfnis ist bei ihr einfach ganz krass. Und halt ihre Lieben zu beschützen. Genau. Wobei das halt auch wieder von Anfang an so ist, sie hat ja quasi nur die Schwester. Also sie hat auch noch ihren besten Freund. Aber ihre Familie ist ja zu dem Zeitpunkt, wo das losgeht, wirklich relativ kaputt. Die Mutter ist irgendwie so. Na, die ist wahnsinnig depressiv. Weil der Vater gestorben ist und der einzige Lichtblick ist quasi die kleine Schwester, die sie irgendwie beschützt. Und da muss man auch mal sagen, für ein Jugendbuch ist das schon alles ganz schön harter Tobak. Aber es ist ja auch immer Quatsch anzunehmen, man müsste irgendwie Jugendliche, man könnte denen sowas nicht zumuten. Ja. Im Gegenteil, glaube ich eher, dass das halt so, ja, also ich meine, viele Jugendliche sind jetzt zum Glück nicht damit konfrontiert, dass sie irgendwie in bestialische Spiele ziehen müssen und andere töten oder sowas. Mhm. Aber ich hoffe, die meisten. Die meisten nicht. Nein, was ich sagen wollte ist, dass Jugend was Düsteres sein kann. Das mal so ganz generell. Ja, das stimmt. Also deswegen kann ich schon auch sehr viel mitbekommen und mit und das dann natürlich, also ich weiß, ich habe jetzt auch nicht wirklich eine Debatte auf der Ebene verfolgt, ob das irgendwie für Jugendliche angemessen sei, aber es ist ja schon alles ziemlich harter Tobak. Ja. Aber die Entwicklung geht ja auch dahin, sozusagen, dass es viele Romane gibt, die jugendliche Protagonisten haben, aber sonst ist daran nichts in irgendeiner Weise, was anders wäre als Erwachsenenromane. Ja, ja, das stimmt. Ja, aber auch tatsächlich diese Rolle von ihr, also wie du ja sagst, eben der Vater ist ja umgekommen in so einem Minenunglück, also wie gesagt, Kohleabbau in der Region, und das ist, da ist auch der Vater von Gail, ihrem besten Freund, umgekommen, und die sind quasi beide durch dieses Unglück zu in die Situation gekommen, dass sie halt ja das Essen für die Familie einfach ranschaffen müssen, und dass sie eben auch dadurch dann überhaupt erst diese ganzen Skills so lernt, so gut jagen zu können, mit Pfeil und Bogen umzugehen. Also das ist ja auch, also sie als Figur ist ja auch so spannend, weil sie einfach eine Waffe beherrscht und das auf eine ganz einfach, ja, total beeindruckende Art und Weise. Also das ist ja im Buch genauso wie im Film, finde ich, gut umgesetzt. Das aber auch so schön, also so banal hergeleitet ist, aus so einer Notwendigkeit heraus. Ja. So dieses, und sie hatte dieses Talent einfach so. Es kam aus dem Nichts, was ja gerne mal bei weniger differenzierten Geschichten irgendwie. Nee, das ist tatsächlich so dieses aus der Not eine Tugend machen, ne? Ja, und dann einfach richtig gut drin werden. Und eben dann aber auch so, ja, dieses generell, was ihr ja dann auch in der Arena total hilft, so zu wissen, wo kann ich jetzt hier lang gehen, irgendwie Spuren suchen, Wasser finden, alles solche Dinge, das kommt ihr ja da total zugute. Und da ist ja ein Peter dann doch eher ein bisschen am Po, weil der hat halt bisher, naja, Brot gebacken, glaube ich, ne? Ja, ja, aber Kuchen gemacht. Ja, aber dann hat er ja doch diese, das hat dafür die Skills, sich gut diese Skills nicht zu tarnen und so. Wobei, das war im Film echt eine sehr bizarre Stelle, muss das, ich gestehen. Ja, ja, da, soweit ich mich noch dran erinnere, ja. Das stimmt. Aber dafür ist er halt, anders als sie, ist er ja ein Taktiker. Mhm, und er kann viel besser mit, und das finde ich eben, genau, ich glaube, das ist was ich bei ihr so sympathisch finde. Sie kann überhaupt nicht gut mit Menschen. Sie kann ja auch nicht wirklich lügen oder groß irgendwie. Also sie ist ja so schroff, ja. Was sie ja dann aber wiederum, also dass sie irgendwie halt dann eher so gerade raus irgendwie so ich Dinge sagt. Ich glaube, das ist eher so eine direkte Art. So eine direkte Art. Und die sie ja dann aber doch wieder total charming macht. Also von diesem, das ist, finde ich, auch so schön, wie das in den Filmen von diesem TV-Moderator. Mhm. Auch noch so eine super Besetzung. Caesar something. Ja. Yeah. Wie das von ihm immer so gedreht wird in so einem charming Gespräch und so. Und sie dann letzten Endes, obwohl sie irgendwie nur so total trotz, ja, ist sie dann irgendwie, lieben sie dann irgendwie alle. Ja, ja. Aber das hat natürlich dann auch ganz viel mit Peter zu tun. Ja, er ist für Figur halt irgendwie von Anfang an, das finde ich toll, dass er von Anfang an nicht so leicht zu durchschauen ist. In den Büchern noch stärker als im Film, aber im Film ist es schon auch. Und dass er halt ja so richtig versucht, das Spiel des Capitals so mitzuspielen, ganz anders als sie, die sich ganz stark auf diese Survivor Skills konzentriert. Stimmt, also wenn er dann zum Beispiel behauptet, sie wäre schwanger von ihm in den zweiten Games, wo sie dann plötzlich total empört ist, weil was fällt ihm denn jetzt ein, sowas hier einfach zu behaupten, ne? Ja, dabei ist wo ganz klar er darauf setzt, Und ich finde dadurch, also wie das dann auch den Figuren so zugeordnet wird, oder dann eben Hamish, der Ex-Champion, der sozusagen halt auch, oder diese ganzen Figuren, die ganzen Ex-Champions, die, was ist denn die Mehrzahl von Champions? Ich hatte gerade das Gefühl, das ist irgendwie ein komisches Wort, um es zu pluralisieren. Nee, ich glaube, das haut so hin. Ja, gut. Und wie die sozusagen, was das mit denen so gemacht hat und all das erzählt hat, alles eine Story über diese Art von Gesellschaft. Und wie sozusagen so eine, ja im Prinzip wie so eine diktatorische Gesellschaft aufgebaut ist. Mhm. Also die einen spielen mit, die anderen zerbrechen daran, manche werden irgendwie drogenabhängig oder alkoholabhängig. Ich habe ja nochmal in Vorbereitung nochmal nachgelesen, weil ich habe ja auch längst nicht mehr alles auf dem Schirm, was da war, so die Story zu Hamish, das ist ja auch nochmal super tragisch, ne? Also dass er aufgrund dessen, dass er einfach eine Schwäche dieser Konstruktion, dieser Arena ausgenutzt hat, für sich, also anstatt selber zu kämpfen, einfach da einen, so einen technischen Default ausgenutzt hat für sich, um dann eben zu gewinnen und dann eben ja als Sieger hervorgegangen ist aus diesen Spielen und dann aber das Capital gesagt hat, hier, du hast dich eigentlich ja nicht richtig geschlagen mit den anderen, wir bringen jetzt hier mal deine Familie um, so als Bestrafung. Und vor allem musst du jetzt ab jetzt alle coachen, die als nächstes gezogen werden aus District 12. So. Und das ist so, wusste ich überhaupt ja, nicht mehr. Also ich meine, dass der Alkoholiker geworden ist, ist irgendwie auch jetzt nicht auch so nicht verwunderlich. Weiter verwunderlich. Also, und auch, aber auch wieder super besetzt durch Woody Harrelson im Film. Ne? Also dieses so verschrubbelte irgendwie, das kriegt ja, er auch ja, echt Woody gut hin. Ja, das war wirklich sehr gute Wahl. Krass, daran, das habe ich verdrängt. Und der ja auch wiederum mit der, mit einer ja eine Allianz geformt hat in den Games. Also im Grunde das, was Rue und Katniss ja auch gemacht haben und ihren Pin dann bekommen hat. Das ist ja der Mockingjay-Pin, den er dann Katniss gibt, der sozusagen dann dieses Symbol auch wird. Aber hat sie den nicht von so einer Freundin, die im Film überhaupt nicht auftritt? Ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht steht da auch Quatsch in der Wikipedia und ich habe es falsch nachgelesen. Vielleicht haben sie das auch in den Filmen so geändert. Na gut, da haben sie ja tatsächlich so ein bisschen. Klar, das ist ein bisschen gestraft. Aber das ist nicht auch. Also ich finde es, ich merke das jetzt auch gerade so beim drüber reden und naja, beim vorher drüber nachdenken auch schon. Man könnte aus allen möglichen Richtungen und auf allen möglichen Ebenen über diese, diese Trilogie reden. Weil, was ich halt auch da sehr spannend finde, das ist ja generell immer eine interessante Frage bei sowas, wenn es ein erfolgreiches Buch gab, was geändert wurde und warum und was sozusagen, also das ist einfach auch so medientheoretisch spannend, irgendwie so, was so in dem Transfer verändert wurde, vielleicht verloren ging, aber vielleicht auch dazu kam, weil man halt einfach Geschichten anders erzählen muss in einem anderen Medium, logischerweise. Und das ist ja gerade beim ersten Teil sehr interessant, dass man im Buch überhaupt nicht diese ganzen Dinge erfährt, die passieren dadurch, dass Katniss in der Arena ist. Also sozusagen, dass also schon, wo quasi die Revolution schon so ihre Anfänge nimmt. Genau, wo das so ihre Anfänge nimmt, dadurch, dass sie eben zum Beispiel mit Rue sich zusammentut und um Rue trauert und dadurch eben schon Leute auf einmal irgendwie was Neues wahrnehmen und irgendwie auch die Wut steigt und sie eine Art von Widerstand zeigt, die eben neu ist. Und das ist ja tatsächlich in den Büchern komplett, das kann man sozusagen, man kann es irgendwie erahnen, aber eigentlich erfährt man davon nichts. Meinst du jetzt in den Filmen oder in den Büchern? Büchern. Also im ersten Buch, meine ich. Ja. Dann erst so am Ende wird irgendwie klar, dass nicht die dass es andere Hunger Games waren als zuvor. Und du bist halt einfach als Leserin immer ganz dicht bei ihr, ne? Genau. Es ist ja wirklich nur aus ihrer Sicht. Und natürlich kriegt sie in der Arena nichts mit. Mhm. Das kriegen wir als Leserinnen auch nichts mit. Und und das ist, fand ich aber andererseits im Film natürlich schon auch ganz schön, dass es dann so, diese Reaktionen dann auch da so schon so reingeschnitten waren. Weil das hätte man, glaube ich, auch filmisch nicht so spannend sonst umsetzen können. Mhm. Also, ich meine, man hätte es wahrscheinlich auch nochmal radikal anders machen können, aber ich fand es so schon ganz, ganz gut. Also schon eine ganz runde Sache. Was ich ja auch krass fand, ist ja wie tatsächlich, also das hat mich auch gerade beim ersten Buch so wahnsinnig gepackt irgendwie, wie gut sie es hinkriegt, dieses Hungergefühl, dieses Konstante auch rüberzubringen. Also dieses, ich muss auch wirklich hier die ganze Zeit irgendwie nach möglichem Essen suchen, weil sonst geht's einfach nicht weiter. So. Und das ist tatsächlich auch sehr, sehr intensiv beschrieben, finde ich. Das fehlt dann auch wiederum im Film. Also dass im Grunde dieses Hunger Games hat sich für mich auch immer nie auch nur auf die Spiele in Anführungszeichen bezogen, sondern tatsächlich um dieses Ganze drumherum eben auch schon, weil es einfach dieses tägliche Überleben schon so ein Kampf ist. Ja, zumal, glaube ich, im Buch auch noch stärker gesagt wird, dass viele der Kinder in der Arena verhungern und an kleinen Wunden sterben, die sie im Laufe der Zeit in der Arena bekommen und die sie nicht behandeln können. Und die auch so geschwächt sind dann, ja. Und dass sie irgendwie an Wundbrand sterben oder irgendwie, weil sie halt einfach in der Wildnis nicht überleben. Das ist gerade im ersten Buch, wird das, glaube ich, ganz deutlich. Das passiert dann letzten Endes in den Hunger Games, in denen sie ist, nicht so richtig. Aber und natürlich, weil es auch immer noch diese fiesen Fallen gibt und man irgendwie auch in der Arena einfach in allen möglichen Situationen zu Tode kommen kann, ohne dass ein anderer Kandidat. Ach, da sind ja auch so perfide Sachen dabei, ey. Das ist wirklich, da hat man, also ich muss sagen, ich habe da teilweise echt nur gedacht, oh Gott, diese Frau könnte auch irgendwie Horrorromane schreiben. Eigentlich schon. Das, und jetzt im letzten, jetzt im 3.2-Film. Sie aus dieser Saw-Reihe irgendwie wahrscheinlich. Ich habe die nie gesehen, aber so stelle ich mir das Saw für Jugendliche oder für Kinder. oder so, weiß ich. Also da gibt's ja einige so vom Konzept her dieses Menschen werden irgendwo eingesperrt und dann ist da was, genau. und alles mögliche, alles ist voll perverser Fallen. Und jetzt GTFO. So. Ja, genau. und ja, im Prinzip folgt es diesem Prinzip natürlich. Also es gibt ja auch, muss man dazu sagen, und ich nehme an, das ist auch eine Inspirationsquelle, diesen Film Battle Royale, diesen japanischen Film. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe den auch nicht gesehen, aber ich müsste jetzt sagen, man müsste mal nachgucken, aber der ist auf jeden Fall älter als Hunger Games, okay. Und wahrscheinlich hat er eine ähnliche, auch, also einen ähnlichen Plot dann, oder? Ja, das sind so Schüler, die sich umbringen müssen. Ah. Das ist jetzt ein bisschen wenig Information. TLDR. Ja. Und nee, krass, also habe ich auch noch gar nicht irgendwie von gehört. Der ist von 2000. Ja. Wann sind denn die? Und die Novel ist von 1999. Also das ist durchaus eine, könnte durchaus eine Inspirationsquelle sein. Hm. Na, was ich ja auch wiederum krass fand, also wenn wir uns mal, also weil ja diese Districts und so, wie die aufgebaut waren, also insofern, dass je näher die Districts auch am Capitol dran waren, desto besser ging es den jeweiligen Leuten da ja auch schon wieder. Also dass zum Beispiel die aus dem zweiten District und so, dass die dann diese Careers haben, sprich die dann einfach schon ja ihre Kinder dazu ranzüchten, mhm, so gut und wirklich trainieren, irgendwie ihr ganzes Leben lang, dass sie einfach so eine Gruppe an Kids da haben und die dann ja auch potenziellerweise gezogen werden. Die so Tötungsmaschinen sind. Genau, die richtig so Killermaschinen einfach auch sind und die wirklich dann auch ihr ganzes Leben nichts anderes irgendwie gemacht haben und also dieses, also das überhaupt als Career natürlich zu bezeichnen, ist schon so, Ja, aber das ist auch wieder diese Perversion, die und dieses, ja, Subtilitäten, die wahrscheinlich für viele gar nicht so, ja, die sie gar nicht so wahrnehmen, ich weiß es nicht. Ja. Das sind halt genau die spannenden Sachen, finde ich, wenn du darüber reflektierst, also auch, ja, wie das wieder so ein Gedanken von Leistungsgesellschaft und so beinhaltet. Exakt, und auch dieses, diese Fürchterlichkeit, dass klar ist, es werden jedes Jahr Kinder und Jugendliche dort rein müssen. Mhm. Also machen wir es doch so, dass wir so tun, als wäre das was, worauf wir stolz sein können, und arbeiten einfach so hart, dass die Überlebenschancen ganz groß sind. Ja. Hallo, ja, das ist echt hallo. So. Das ist schon echt krass. Ja. Insofern ist es ja, also das also es ist ja eh, dass sie ausgerechnet aus District 12, also quasi der äußerste Bereich, die halt eh schon selten gewinnen, und dann ja sozusagen noch das Novum hinkriegt, dass sie eben mit Peter zusammen gewinnen kann. Also das ist ja auch so eine, so im Bruchteil der Sekunde entschieden, also weil sie sagt, naja, entweder wir gewinnen jetzt hier beide oder wir sterben beide. So, und das ist ja auch schon eine krasse Entscheidung. Das sind dem Moment, die dann sagen, okay, dann nein, wir haben nur Spaß gemacht, ihr dürft doch zu zweit. Also das ist ja auch so, die haben ja erst gesagt, es dürfen zwei gewinnen, ne? Mhm. Und dann haben sie sich ja eh zusammengetan, weil sie einfach diese Geschichte zwischen Peter und Katniss vorantreiben wollten. Und dann haben sie gesagt, so, und jetzt ziehen wir das wieder zurück und ihr müsst jetzt doch gegeneinander. Und das ist ja auch so. Oh. Also eben allein um dieses Prinzip von, wir wollen so viele wie möglich quasi vor den Fernsehern ja, so alles dabei medial behalten. Rausschlachten, was so die Inszenierung angeht. Ja. Ja, und wenn man dann mal so, ja, ich meine, klar, im Reality-TV stirbt niemand und die Leute gehen freiwillig rein. Aber natürlich ist es schon so, dass bestimmte Inszenierungsprinzipien gehen so in diese Richtung, halt einfach emotional das Letzte rauszuquetschen. Total. Also das ist, ja, wie du sagst, also auch gerade der Aspekt der Medienkritik ist da echt nicht zu verachten. Aber was ich ja spannend finde, ist auch, also du hast ja vorhin erzählt, wie du drauf gekommen bist, überhaupt dann, dass dir das in dem Fall dann einen Film anzugucken. Und ich habe das Buch gelesen, weil ich glaube, es war auch Jacqueline Friedman, die total begeistert davon geschrieben hat, irgendwo, dass sie eben jetzt das Buch fertig gelesen hat. Und ich dann so dachte, ja, vielleicht sollte ich das dann auch mal lesen. Also eben auch erstmal gemerkt habe, so, okay, ich bin erstmal ein bisschen irritiert, weil so, ja, Young Adult Novel, irgendwie so, dieses Genre, da habe ich jetzt. Du bist da offensichtlich zu kritisch. Nee, das nicht. Ich auch von Harry Potter abgehalten. Nein, ich weiß, ich mache nur Spaß. Nee, das von Harry Potter war damals, da war ich einfach snobby Teenager. Von daher, das kann man darunter verbuchen. Nee, aber wo ich eben gemerkt habe, so okay, krass, aber dass das für mich ja total auch das Qualitätsmerkmal gesagt hat, wenn sie sagt, das ist gut, dann schaue ich mir das auf jeden Fall auch an. Und eben auch super begeistert war. Und dann aber wiederum, als ich anderen Leuten davon erzählt habe, auch gemerkt habe, dass die eher so, naja, ist das jetzt hier nicht irgendwie was für Teenies so? Hm. Was ja an sich nichts Schlimmes ist, aber wo ich auch so merke, ich finde es gar nicht mal so sehr darauf eingeschränkt. Klar ist das so die primäre Zielgruppe offenbar, aber das schließt ja nicht aus, dass das für alle anderen auch passt, wo ich jetzt auch sagen würde, ich meine, die Filme, die gucken sich ja eh noch mehr Leute an. Ne? Also, ja, das ist ja jetzt, ja. Das ist eh übergreifend mittlerweile. Aber ich finde es interessant, dass es immer noch so ein, ja, wie, ist das jetzt was für mich? Oder also, dass das irgendwie was... Es ist vielleicht auch, weiß ich nicht, ist vielleicht auch was noch Deutsches? Nee, nicht unbedingt. Ich weiß es nicht. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, dass ich das Gefühl hatte, dieses Phänomen unter dem Schlagwort Young Adult Novel, das ist so in der Form noch nicht, also nicht mit dieser Framing oder dieser Einordnung nicht so in Deutschland angekommen, wobei ich jetzt auch schon länger nicht mehr so richtig in dem Diskurs drin bin. Kleine Side Note, ich habe unter anderem Kinder- und Jugendliteratur studiert, aber es ist schon eine Weile her. Damals jedenfalls weiß ich zwar auch, dass es sehr viele Jugendbücher gab, die auch das ist so eine fließende Grenze. Es gibt sozusagen Bücher mit jungen Protagonisten, die man in diesem Kontext behandeln kann, die aber in sozusagen Allgemeinbuchverlagen oder Erwachsenenbuchverlagen in Anführungsstrichen, weil man bezeichnet die jetzt nicht so, erscheinen, aber sozusagen im allgemeinen Programm von, belletristischen Programm von Verlagen. Und dann gibt es solche, die wie jetzt zum Beispiel die Tribute von Panem eben in Jugendbuchverlagen erscheinen, aber trotzdem auch von der breiteren Zielgruppe gelesen werden. Aber dass sich das in den letzten Jahren total aufgeweicht hat, ist ja sowas bei sowas wie Harry Potter das beste Beispiel. Absolut, ja. Trotzdem gibt es diesen Diskurs über Young Adult Novels, den ich so noch nicht ganz im Deutschen wahrgenommen habe, zum Beispiel. Und ich meine das mit Diskurs nicht nur einen akademischen oder auch meinetwegen feuilletonistischen, sondern auf Tumblr oder so. Da habe ich auch mal eine sehr interessante Diskussion darüber, wie quasi jetzt auch wieder Young Adult Novels so ein bisschen durch Erwachsene quasi vereinnahmt werden. Ah, ja, also ich meine, die nehmen jetzt nicht unbedingt vielleicht was weg, aber das ist trotzdem so dieses, dass da halt sozusagen dann anders drüber gesprochen wird oder es gibt dann sozusagen viele Artikel oder irgendwas dazu und dann eben da so zwei jugendliche Mädels darüber gesprochen haben, dass sie das vielleicht irgendwie anders lesen und dass das auch legitim ist und dass das halt sozusagen, dass das auch für sie ist übrigens und wenn sie das so und so lesen, dann ist das auch okay. Ja. Das war ganz spannend. Ich werde das leider fürchte ich nicht mehr finden, aber das ist ein toller Aspekt, da habe ich noch nie, ja, weil vor allem ja auch gerade dieses Ding als jugendliche Fan von sowas zu sein, gerne ja auch mal eine Form von Abgrenzung von diesem ganzen Erwachsenen-Ding nochmal bieten kann, ne? Und wenn das sich dann vermischt, du gar nicht mehr diese, das ist jetzt aber meins Gefühl kannst auch, ne? Und das generell aber, dass eine unheimliche, also dass ja auch unheimlich dieser Markt unheimlich beobachtet wird, weil da jetzt immer in den letzten Jahren so viel raus erwachsen ist, wo unheimlich, also auch wo Hollywood unheimlich drauf schaut, also das, ja, und da gibt es ich habe ihn selber noch nicht gehört, aber da gibt es irgendwie zum Beispiel einen Podcast, der sich nur mit komplett allen Young Adult Sachen beschäftigt. Mhm. Die haben übrigens 3 Folgen zu die Tribute von Panem. Also falls wir das nicht so intensiv abdecken, vielleicht kann ich das ja noch verlinken. Ja, das ist doch eine gute Weiterführung. Der Map hört den, glaube ich, und fand den irgendwie sehr gut. Und da gibt's ja auch noch dieses, ach, ich weiß nicht, wie diese Sachen alle heißen, irgendwas mit City of Ember oder so. Und also da gibt es also da gibt es im Moment wahnsinnig viel, was immer gerne in so eine Sci-Fi-Richtung ja geht, Sci-Fi oder Fantasy. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Art von Branding als Young Adult Novel als nochmal was anderes als irgendwie das gute Jugendbuch, keine Ahnung, dass das so in Deutschland vielleicht noch nicht so, dass es dann einfach so geschluckt wird im Jugendbuchdiskurs. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall fand ich das ganz interessant, dass es ein sehr amerikanisches oder englischsprachiger Raumphänomen ist. So. Ja. Und ist jetzt ein bisschen doof, vielleicht wenn wir jetzt direkt zum Ende hüpfen, aber so eine Sache, die ich ja auch eher schwierig finde, wobei ich dann, je länger ich drüber nachgedacht habe, vielleicht gar nicht mehr so schwierig finde, ist ja tatsächlich das Ende in den Büchern, wo ich ja ein bisschen gehofft hatte, das Knicken sei einfach für die Filme. Also nur für die, die sich nicht mehr erinnern, dieses Katniss sitzt unterm Apfelbaum mit Kind an der Brust und Peter spielt in der Ferne noch mit dem anderen Kind und alles ist Eiti-Deiti und Eierkuchen und Friede, Freude und so. Mhm. Ich neulich auch erst wieder einen Artikel gelesen habe, so nach dem Motto, Feministinnen haben Katniss als Heldin abgefeiert, aber sie hätten mal irgendwie den letzten Film jetzt abwarten sollen, weil das Ende widerspricht sich da ja total. Wo ich erstens denke, erstens hättest du mal schon mal das Buch lesen können, dann hättest du auch gewusst, wie das Ende aussieht, egal. Aber wo ich eben mittlerweile auch, wo ich einerseits denke, dieses Ende ist schon auch legitim, eben im Kontext von, es ist eben eine andere Zielgruppe, da ist dieses Closure haben, diesen Abschluss zu haben, auf eine eher positive Art und Weise, finde ich total legitim. So. Es wirkt irgendwie weniger brutal, als was man vielleicht sonst hätte machen können oder als der ganze Rest auch einfach, weil da halt auch einfach noch dann kurz vor Ende eben dann doch noch ihre Schwester stirbt und das ist halt einfach so fürchterlich, nachdem alles nur dadurch ausgelöst wurde, dass sie beschützen wollte und die dann auch noch so eine tolle Entwicklung gemacht hat und irgendwie schon auf dem Weg ist, irgendwie eine tolle Ärztin zu werden. Und dann ist es einfach in einem Moment alles vorbei. Und dann noch durch eine Bombe, die Gail gebaut hat. Ja, es ist ich habe darüber auch noch nachgedacht und ich war davon ja ganz überrascht, weil ich gehöre zu denen, die das dritte Buch nicht zu Ende gelesen haben, weil das dritte Buch, muss man zugeben, liest sich ein bisschen zäher an manchen Stellen. Ich fand auch, es war insgesamt schwächer und insofern war das Ende doch so ein bisschen so okay. Wobei ich jetzt sagen muss, dass das im Film halt nicht so ist. Also da stellt sich keine Zähheit ein, aber der Film ist halt auch ein Film und er kann auf die ganzen Sensationen und auf die wahnsinnig unfassbar spannenden Filme, spannenden Effekte. Also gerade die letzten beiden, muss ich sagen, die haben da die Schraube nochmal richtig angezogen. Das waren beide ganz großartige Filme. Da hat mir der Atem gestockt. Und da fand ich es tatsächlich auch total okay, die in zwei zu teilen. Absolut, ja. Also normalerweise bin ich nicht so Fan von so sagen, wir schlachten jetzt eben noch mehr aus, indem wir hier mal schön halbe-halbe machen. Aber fand ich, hat funktioniert. Nee, also ich kann mich an wenige Filme erinnern, die so unfassbar spannend waren in letzter Zeit, die ich gesehen habe, wo ich so angespannt im Sessel saß, wo mir teilweise wo ich die Luft angehalten habe, weil ich so mitgefiebert habe und aber auch gleichzeitig so Angst um die Figuren hatte und dann auch so geschockt Mad von. Max fällt mir da spontan. Ja, Mad Max. Das wäre der andere Film dieses Jahr. Aber genau. Muss man sagen, die waren wirklich, wirklich krass. Wobei ich den zweiten auch schon sehr, ich fand eigentlich alle Filme gut, aber ja, du hast recht, die haben die Schraube einfach nochmal weitergedreht und was wollte ich jetzt sagen? Genau, das Ende. Mhm. Und ich habe auch nochmal drüber nachgedacht und es war auch so, dass andere Freunde, die irgendwie aus dem Kino kamen, auch spontan als erstes gesagt haben, was war das denn? Und, irgendwie hier, ja klar, eine Frau kann nur glücklich werden, wenn sie Babys bekommt und so. Mhm. Und dann sage ich, fair enough, ja, ich verstehe eure Aufregung, aber und das habe ich zugegeben, ist es nicht alles auf meinem Mist gewachsen, sondern Iris @Kramski auf Twitter, mit der hatte ich darüber geredet und deswegen muss ich sie hier attributieren, dass ich finde, das ist sehr konsequent im Prinzip, weil ich finde auch, Katniss wirkt nicht wahnsinnig glücklich. Ich meine, sie hat, also ich kann jetzt nur auf den Film mich beziehen, sie hat dieses Baby im Arm und sie erzählt ihm über die Albträume. Also sie sitzt da auch und guckt, ihr Blick wirkt kurz so ein bisschen leer. Er wirkt, als hätte sie einfach für ihr Alter schon viel zu viel erlebt, ja, als wäre sie immer noch komplett traumatisiert und sie sagt ihrem Baby auch, ich habe irgendwie Albträume und irgendwann erzähle ich dir warum. Und es ist eigentlich immer noch sehr, sehr traurig. Total, und ja. Es ist auch so, ganz ehrlich, was machen Menschen nach dem Krieg, nach dem Bürgerkrieg, wenn auf einmal alles vorbei ist? Was machen die, die den gefochten haben und auf einmal ist irgendwie, ja, sie müssen irgendwie weiterleben? Naja, sie sind ja auch, die beiden sind komplett allein. Peters Familie ist tot. Ihre Familie ist fast ausgelöscht. Nur ihre Mutter ist noch da, die irgendwie halt sich einen eigenen Lebensinhalt sucht, indem sie sich um andere kümmert. Und naja, die fangen neu an und sie bauen eine Familie auf. Weil was soll man sonst auch machen? Also ich weiß, es klingt jetzt so ein bisschen. Und natürlich ist es war dann auf einmal Blumenwiese und heteronormative Kleinfamilie. Und das ist so ein bisschen Aber auf der anderen Seite finde ich, es ist unheimlich, trotzdem noch unheimlich traurig. Weil sie hat mit Prim eigentlich fast ihren ganzen Lebensinhalt verloren und sie hat jahrelang irgendwie eigentlich nur diesem Kampf gewidmet und ich finde, es war eigentlich relativ realistisch, wenn man es so sieht. Das Problem ist, dass diese Bildsprache, die dabei übrig bleibt, ist halt dann doch wieder. Die ist sehr stereotyp einfach. Sie hat ein Blümchenkleid an und ein Baby im Arm und es ist so, und auf einmal ist alles lichtgolden und so. Ja, ja. Und das ist so, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen off. Aber auf der anderen Seite finde ich halt trotz allem, dass sie irgendwie noch diesen Blick hat, ja, dass in ihr Dinge kaputt gegangen sind, die auch nie wieder ganz werden. Absolut, absolut. Und letztendlich ist es, glaube ich, auch wieder dieses Ding von, es widerspricht sich ja nicht, dass sie tatsächlich jetzt mal endlich an den Punkt gekommen ist, wo sie sich selbstbestimmt dafür entscheiden kann, zu sagen, ich will dieses Leben, wo sie vorher halt immer irgendwie gezwungen war, ein bestimmtes Leben zu führen, weil diese Konditionen einfach so waren. Also tatsächlich jetzt nach dem Krieg, wie du halt sagst, einfach überhaupt erstmal diese Entscheidungsmöglichkeit zu haben. Und für mich hatte das halt nicht, also ich hatte diesen einen Artikel dazu gelesen, wo ich echt mich dann so ein bisschen geärgert habe, zumal der das auch noch mit James Bond verglichen hat, wo ich echt so dachte, hä? Also dann quasi so zu tun, als wäre... Weit hergezogene Vergleiche für 500. Richtig, zumal dann auch noch so tun, als wäre James Bond da irgendwie fortschrittlicher. Wo, also, oh ja, genau. Gerade der aktuelle ist so, nein. Also wenn Daniel Craig sich hinstellt und sagt, yeah, he's an asshole. Yeah. Also er ist ein Arschloch und misogyn und eigentlich... Ja. Also der war so ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen von der Argumentation. Ich habe ihn nicht gesehen, muss ich zugeben. Ich glaube, der ging auch eher durch meine Schweizer Bubble so durch. Egal. Ah. Naja, und da habe ich. Ich meinte jetzt James Bond, aber ach so. Auch den Artikel. Ja, James Bond ging nicht durch meine Schweizer Bubble. Na egal. Jedenfalls habe ich mich dann tatsächlich echt, habe ich echt gemerkt, dass ich mich da so geärgert habe, weil sie dann wieder so runtergemacht wurde als so, wer sagt denn, dass sie nicht jetzt trotzdem noch eine starke, meinungsstarke, gerechtigkeitsbewusste Frau ist, bloß ja, weil sie oder, jetzt da oder, im Blümchenkleid sitzt? Ja, oder jagen geht. Also ich meine, vielleicht macht sie das halt am anderen, die andere Hälfte des Tages, ja. Ja. Wie gesagt, ich verstehe, dass diese Bildsprache in eine gewisse Richtung geht. Das kann man auch nicht ignorieren oder das sollte man nicht jetzt komplett unkritisch behandeln. Aber es ist andererseits auch total bescheuert zu sagen, ja, wenn eine Frau ein Baby hat, dann ist sie ja offensichtlich... Dann ist sie raus. Dann ist sie ja raus, dann kann sie nicht mehr mit Pfeil und Bogen rumspringen. Und dann, ich meine, er ist ein Bäcker, ja? Ja, also, ja. Stimmt, der Tortenmarkt. Das hattest du doch, glaube ich, auch gesagt, dass es eigentlich als bei ihm als Figur auch ganz cool ist, dass er eben nicht dieser, also das ist ja auch eher so ein Gegenentwurf, sagen wir mal, zu Gail. Ja, Gail ist der na, nicht Macho, aber so der Kerl. Ja, the Manly Man. The Manly Man, der irgendwie hier jagt und Soldier ist, ja. und dann auch wirklich ja quasi Militär dann aufgeht, weil ja. hat ja auch sonst nichts. So, ja. Und Peter ist halt, ich mache Tortenmuster und backe und meine Lieblingsfarbe ist Sonnenuntergangsorange und solche Sachen. Ja. Er ist eigentlich, das finde ich auch schön, weil Peter ist einfach eine, ich glaube, deswegen war ich auch immer eher für Team Peter. Wir hatten es davon schon. Ja. Weil ich fand, dass er eine differenziertere Figur ist. Mhm. Also, dass er nämlich einerseits so geschickt ist und versucht irgendwie halt das Kapitol auszutricksen. Und andererseits ist er halt aber auch irgendwie kreativ und soft und I don't know. Er geht ja da auch nochmal durch eine ganz andere Entwicklung durch, allein deswegen, weil das Kapitol ihn Gehirn wäscht und dann er hat quasi erstmal den Auftrag bekommt, Katniss umzubringen, sobald er sie das nächste Mal sieht. Das ist ja auch eine krasse Erfahrung für die beiden. Ja, und wie er sich irgendwie, das fand ich auch sehr toll gemacht im letzten Film, wie er so langsam wieder ankommt in der Wirklichkeit und sich fragt, was halt auch wirklich schon so, es ist quasi, dass sie hier über Strategien mit Mental Illness, also bei ihm ist es halt mehr Trauma und halt einfach Folterfolgen, aber dieses, dass dann auch Finnegan sagt, wenn du nicht weißt, ob etwas real ist oder ob du das dir einbildest, dann frag einfach und wir sagen dir das. Und das ist so ganz dieses real or no, not real, real Spiel, or not real, das sich ja auch so weiterzieht, ja. Und das ist irgendwie einfach wieder mit so gesagt wird, es ist nicht schlimm, es ist nicht deine Schuld und du kannst einfach mit uns darüber reden. Und das fand ich auch sehr, sehr stark und beeindruckend. Stimmt. Und Finnick war eine tolle Figur auch. Ach, lass es sich darüber reden. Ich bin über seinen Tod noch nicht hinweg. Ja, stimmt. Du hast es ja jetzt durch den Film erst mitbekommen. Ja. Und für mich war tatsächlich dann der letzte Film immer so, okay, jetzt weiß ich, in der nächsten Szene werden die jetzt umgebracht. Und das ist so, Ja, der Bodycount ist schon beeindruckend. Ja, leider. Also, das ist ja am Ende auch, um quasi wieder den Bogen zu haben, ist ja bei Harry Potter auch sehr, genauso. Ja. I hate you, J.K. Rowling. Also, I love you, but I hate you too. So, muss jetzt auch noch raus. Ja. Ja, aber ich glaube, also gerade wo wir eben vorher waren mit dem Thema zum Ende, also das, ich glaube, es ist halt einfach nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick wirkt. Also wie du eben sagst, wie die Bildsprache suggeriert. Und wir haben ja nur diesen kleinen Ausschnitt irgendwie, den wir sehen. Wir haben nicht die Montage, so sieht Katniss Alltag jetzt aus. Ja. So. Daily Life Montage. Aber von daher glaube ich schon, dass sich das nicht zwingend widerspricht oder wie eben sogar dieser eine Artikel suggeriert hat, es wirft jetzt alles über den Haufen, was da vorher irgendwie war. Das ist totaler Quatsch. Das ist doch auch wieder so, wir müssen mal eine These raushauen. Ja, wahrscheinlich. Ja, beziehungsweise wieder so dieses klassische, das kann nur feministisch sein, wenn 110% alles irgendwie durchgeprüft ist hier so, wo ich immer so denke, ich verstehe irgendwie schon den Anspruch, aber ich glaube, der macht dann, also der ist halt auch, wir leben halt in einer Welt, die nicht so denkt und da ist das eher auch unrealistisch. Einmal das, zumal ich dann auch wieder sozusagen finde, das tendiert dazu, sehr, sehr eine enge Sicht darauf zu haben, was irgendwie als feministisch gelten kann. Naja, vor allem ist es halt nicht, also ich finde es halt Quatsch, immer zu sagen, das muss jetzt hier den Feminismus-Lackmustest sozusagen bestehen. Sonst, also wenn es nur an einer kleinen Stelle nicht stimmt, dann ist es durchgefallen. Yeah. Anstatt zu gucken, was an vielen Stellen einfach gut ist und gut funktioniert und dann hinzunehmen, okay, es ist halt nicht perfekt, wo ich so denke, ja, aber das ist ja auch wieder nur menschlich. Also ja, außerdem. Und das meinte ich ja auch vorhin mit dem, so ein bisschen mit dem Young Adult Ding. Es gibt bei sowas erstaunlich viele Lesarten. Und du weißt, du kannst nicht in die Köpfe reingucken, was eigentlich den Leuten, was bei den Leuten hängen bleibt und was für sie wichtig ist. Also es wird auch selektiv gelesen, ja. Und nicht nur, mit gelesen meine ich jetzt nicht nur Bücher, sondern wie man sozusagen, was man aus Geschichten mitnimmt für sich und was für einen oder eine wichtig ist. Das ist mir irgendwie, aber ich will jetzt eigentlich dieses Fass nicht aufmachen, aber bei der ganzen Twilight und 50 Shades of Grey Geschichte irgendwie, was ich jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Weise in diese Nähe bringen will, jetzt von Hunger Games, sondern einfach nur das pure, es ist nicht so, wie die Leute das lesen und was sie davon mitnehmen, ist nicht so simpel, wie ihr meint. Mhm. Und die sind vielleicht auch in der Lage zu verstehen, dass manche Sachen daran doof sind und die sind ihnen dann vielleicht einfach egal und andere finden sie gut. Richtig, und deswegen kann eine Figur wie Katniss trotzdem total empowernd sein. Also ich meine, die ist irgendwie 16 und haut da alles kurz und klein und ist einfach eine Heldin, wie es sie sonst auch oft nicht gibt. Und wie du halt auch vor allem sagst, sie ist vor allem auch eine Heldin, die eigentlich keine sein will. Also sie ist nicht dieses so, natürlich ist das jetzt meine Aufgabe, ich nehme das jetzt an, sondern sie sträubt sich da schon immer noch dagegen. Also ihre eigenen Vorstellungen bleiben immer noch im Vordergrund bis zum Schluss, wenn sie dann eben tatsächlich doch mal taktisch ist und President Coin in Glauben lässt, sie wäre auf ihrer Seite, nur um sie dann zu töten. Ja, sie muss unheimlich viele Entscheidungen treffen und ich finde es ganz toll, wie dargestellt wird, wie schwer das ist. Ja. Also, dass ihr das auch überhaupt nicht leicht fällt und sie manche Entscheidungen vielleicht auch nicht trifft und dann sozusagen passieren die Dinge einfach. Ja, Und bis zuletzt sie sich auch dagegen sträubt, in bestimmte Dinge verwickelt zu werden, obwohl letzten Endes klar ist, sie muss irgendwann sich damit konfrontieren oder sie muss irgendwann. Und das finde ich einfach so wahnsinnig realistisch. Ja. Weil das einfach nicht so straightforward ist. Das ist nicht alles. Ja, ich finde, das wirkt immer unheimlich. Und vielleicht ist es sogar das der Grund, warum es in den Büchern am Ende dann nicht mehr ganz so spannend war, sondern dass es eher realistisch war. Mhm. Und ich finde dadurch auch das Ende, wie gesagt, dieses, was machen Menschen nach dem Krieg, ja? Sie leben irgendwie weiter, ja? Und ich finde auch, was das Ende auch nochmal irgendwie besser legitimiert ist, dass es wirklich eine ganze Weile dauert, offenbar. Ich meine, da hat man im Film ja auch diese Montage, dass sie einfach erstmal sich da irgendwie einrichten. Sie und Hamish und Peter sind so eine kleine Schicksalstruppe, die irgendwie einfach so das Leben so zusammengeworfen hat und dann leben sie da erstmal einfach so weiter und essen und die Jahreszeiten vergehen und sie schauen sich irgendwie an, wie um sie herum irgendwie sich wieder politische Strukturen bilden, was wir hier irgendwie durch eine Fernsehübertragung sehen und so weiter. Und bis zu dem Punkt, wo tatsächlich Peter und sie sich eingestehen, dass sie sich lieben und dass sie jetzt das, ja, irgendwie vielleicht jetzt ein neues Kapitel für sie anbricht, dauert es ja auch eine ganze Weile. Also es gibt nicht dieses, der Krieg ist vorbei, wir fallen uns in die Arme und küssen uns und das ist für Hollywood so ungewöhnlich und das so stimmt. Großartig, ja. Sondern, ja. Tatsächlich erstmal auch dieses Zeit geben, das zu verarbeiten, was da so passiert. Ich meine, sie ist offensichtlich über Monate ist sie komplett nur mit irgendwie wieder klarkommen und Traumaverarbeitung beschäftigt. Ja. Und es gibt ja auch insgesamt über die Filme verteilt wirklich wenig Momente, wo alle mal irgendwie entspannt sitzen. So. Nee, das ist diese permanente und selbst Bedrohung. Und selbst wenn, dann hast du immer irgendwie das Gefühl so, eigentlich jetzt müsste doch schnell wieder weiter und jetzt kommt doch bestimmt wieder was Schlimmes. Und da ist insofern das Ende dann wieder konsequent, weil das ist so der Moment, wo sie mal ausatmen darf. So. Also ohne, klar in dem Bewusstsein, es ist hier nicht vorbei, weil das, was wir erlebt haben, muss immer noch weiter verarbeitet werden, aber ich gehe trotzdem den nächsten Schritt irgendwie in meinem Leben. Und sie quasi nicht ganz Netflix and Chill, aber es ist auf jeden Fall Chill. Und naja, wobei, vielleicht war es ja vorher, wer weiß. Irgendwo müssen die Babys ja entstanden sein. Das schon, ja. Ja. Also von daher, ich mittlerweile glaube ich einfach, ich kann da mehr meinen Frieden mit diesem Ende machen, als ich es irgendwie am Anfang gedacht hätte. Oder eben doch jetzt, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, ein bisschen länger. Auch tatsächlich durch den Film dann nochmal, dass ich das nicht so ablehnenswert finde, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussehen mag. Was ich auch ganz stark finde, so ganz insgesamt, und da passt das mit dem Ende eigentlich, also passt alles irgendwie, im dritten Buch dann auch wieder sehr gut rein, ist, dass und das ist einfach erzählerisch unheimlich gut, dass es einen immer wieder sehr überrascht. Also ich finde, sie schafft es, dass es nicht wirklich vorhersehbar wird. Also zum Beispiel im zweiten Band, das will ich einfach noch kurz sagen, die Idee mit diesem Quarterquell, also das heißt, das ist alle 25 Jahre gibt's gibt's besondere Hunger Games, und das sind halt die 75. Und man lebt halt so mit Katniss weiter, nachdem sie die ersten gewonnen hat, und das Ganze ist so, es ist ein merkwürdiges Leben, sie ist da jetzt irgendwie so eine... Ja, so vor allem, du bist froh, dass sie einfach mal, das gerade überlebt hat, und dann ist es so, und dann, übrigens, du musst jetzt wieder... Und dann ist dieser Moment, an dem klar wird, sie muss wieder in die Arena, ich da brichst du doch auch völlig zusammen. Ich habe selbst irgendwie gedacht, ich habe mir an den Kopf gefasst, ich habe gedacht, das war ein Moment, ich habe dann auch das zweite Buch, habe ich halt vor dem Film gesehen, weil ich musste dann sofort die Bücher lesen. So. Und ich habe dieses zweite Buch in der eine rasender Geschwindigkeit gelesen. Und da habe ich wirklich nur, das war wirklich so, als wäre man so im Rennen, irgendwie stellt einem jemand ein Bein. Und das als Leseerlebnis quasi. Total. Ja. Und das fand ich so stark. Also, und dann ist ja auch die Arena so krass und so überraschend und fürchterlich, und es ist, man leidet dann halt so rausfinden, wie die funktioniert, genau, dass es eine Uhr ist und so. Und mit irgendwie diesem, es regnet Blut und es ist alles so fürchterlich. Echt. Also. Und alle sind so, so am Ende. Das ist schon krass, aber trotzdem ist es irgendwie, schafft sie es auf so einem Level zu halten, dass es halt trotzdem auch noch irgendwie als Unterhaltung doch sehr gut funktioniert auch. Ja, aber auch die einzelnen Figuren dann wieder, ne? Also bis hin zu die ganz alte, also ne, die dann da trotzdem noch mitgezogen wird und da auch noch mal durch muss, so. Ja. Ach, ja. Stimmt, ich erinnere mich wieder, mit wem die besetzt war. Auch mit wem? Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt. Nein, so ein bisschen, das ist, glaube ich. Nee, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wir verlinken noch ein paar Sachen. nicht, dass ich jetzt hier irgendwie. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, der zweite Teil war dann auch nochmal. Ja, es ist so mit jedem so, also die Latte noch höher gelegt irgendwie. Und dann am Ende. Bis hin zu im dritten Teil dann eben die Stadt selber nochmal zu so einem Ort zu machen, ne? Wo die verschiedenen Fallen dann da unterbringen. Ja. Und halt auch, dass dieser Überraschungseffekt mit District 13 ist gar nicht zerstört. Und dann ist man da und dann ist da aber halt doch auch nicht alles irgendwie in Ordnung und offensichtlich. Nicht das gelobte Land, ne? Nee, und offensichtlich ist es, verfolgen die ihre ganz eigenen Ziele. Ja, aber auch dieses, also ich fand ja schon, das war auch im Film tatsächlich gut umgesetzt, so dieses eher klaustrophobische, weil das alles so unter der Erde dann passiert, in diesen Bunkern und so weiter. Das haben sie auch echt gut gemacht. Ja, wo die halt eigentlich ihr ganz eigenes totalitäres Regime aufgebaut haben, wo alle irgendwie so Regeln folgen. Es wirkt dann halt so technokratisch, und es ist ja alles, wir sind ja hier besser und so, und es muss alles so sein, damit wir funktionieren, und das macht ja auch, ist erstmal ersichtlich, dass es Sinn macht, damit sie ihr eigenes Überleben sichern. Genau, das ist so, auf den ersten Blick kriegst du es nicht so schnell mit, ne? Und dann wird halt immer stärker klar, wie sehr Coin es halt eigentlich nur um ihre eigenen Ziele geht. Und dann der Moment, und das hat mich dann auch nochmal, wie sie selber vorschlägt, Hunger Games zu machen. Und das ist halt einfach, und das finde ich auch toll, wie sich da dieser Zirkel, also diese Hunger Games als Symbol für so einen absolut krass, bestialisches Machtinstrument, um Macht über Menschen zu üben, dass sich das da nochmal so schließt und quasi Katniss erst damit, dass sie Coin zerstört, diesen Kreislauf auch durchbrechen kann. Ja. Insofern ist das schon erzählerische Meisterleistung, finde ich. Also, gute Bücher, gute Filme auch, können wir nur empfehlen, aber wahrscheinlich habt ihr das ja alles schon. Offensichtlich. Ich hoffe, ihr habt jetzt irgendwie fleißig genickt und habt vielleicht noch ganz viel zu ergänzen, was ihr irgendwie Immer gerne in den Kommentaren oder auch auf Twitter einfach, was euch dann noch so unter den Nägeln brennt, was wir jetzt vielleicht nur gestreift haben oder gar nicht angesprochen haben. Ich habe auch das Gefühl, man könnte jetzt noch super viel sagen, aber dann machen wir irgendwie wie der andere Podcast, also so gesagt, genau. Kannst du zu jedem Buch nochmal eine eigene Folge machen. Dann würden wir irgendwie einen 3-Stunden-Podcast machen. Aber das hält meine Schnupfennase gerade nicht durch, insofern. Aber ja, wir kommen wieder mit neuen Themen. Dann mit neuen spannenden vor allem im neuen Jahr. Genau. Ist ja dann schon soweit. Ja, dann sagen danke wir für heute. Fürs Zuhören. Meldet euch gerne mit Feedback und wir sagen einfach bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, macht's gut. Tschüss.